Heute bei uns in der Disco. Live für Sie, meine Damen und Herren, die Disco Boys. Zwei der erfolgreichsten deutschen DJs, die Disco Boys. Auf jeden Fall muss man sich echt geben. Also wirklich sehr, sehr fett gelungen, diese Compilation von den Disco Boys. Nee, haben die es spannend gemacht, die beiden Hamburger Szene-DJs, the Disco Boys. Egal, wo die beiden spielen, die Menschen auf der Tanzfläche drehen völlig durch. Die schrillsten Vögel in der DJ-Szene. Raphael und Gordon, a.k.a. the Disco Boys aus Hamburg. Das ist auf jeden Fall die Musik. Super Show, super Show. Ein Riesenapplaus für die Disco Boys. Disco, House und ganz viel Fun auf diesem Doppelalbum. Die Disco Boys bei uns im Studio. Und die Disco Boys aus Hamburg an den Decks. Ich kenne die Disco Boys. Den Original Disco Sound und neue Hausscheiben im Mix. Und jetzt Musik von den Disco Boys. Licht aus. Warm. Spot an. Yeah.